mich gewundert, wie ich damals bei euch war. Und war lange schön Zeit daheim, aber manchmal heute ich achte Flemm. Ihr haben viel mit Kindern, auch Papa nach dem Mann. Es war nicht alles gut, da liene ich nicht lang. Doch ab vom Schweren hab ich ganz viel gelehrt. War oft an der Grenze und hab nur meich gesinnt. Und hab erst spät verstanden, dass es darum an ihr Leben ging. Von daher weiß ich jetzt, so wie es war, wird gut. Aus allem, was passiert ist, machen wir das Beste, da steht drauf echt. Weil kann ich sagen, ich genier mich nicht dafür. Ich an euch gern, hey! Na na na na na na, wird mal gar nicht schwer. Na na na na na na, ich an euch gern. Wow, yeah, yeah. Ich an euch gern, hey! Gar nicht schwer. Na, na, na, na, na, na, ich an euch gern. Wow, yeah, yeah. Und da gibt es eine Frau, die hat es oft nicht leicht. Die muss mich aushalten, mein Jos, mein Es und mein Vielleicht. Aber die ist mal wichtig und ich will sie ganz verstehen. Aber wenn er ab und zu mal wackelt, will ich mir da weitergehen. Weißt du, sie wissen, was ich mich oft nicht trauen zu sagen. Ich an dich gern, hey! Na, na, na, na, na, na, wird mal gar nicht schwer. Ich an dich gern. Wow, yeah, yeah. Ich an dich gern. Na, na, na, na, na, na, wird mal gar nicht schwer. Na, na, na, na, na, na, ich an dich gern. Wow, yeah, yeah. Ich an euch gern, ich an euch gern. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ich an euch gern. Na, na, na, na, na, na. Ich an euch gern. Na, na, na, na, na, ich an euch gern. Ich an euch gern. Oh, yeah, yeah. Ich an euch gern.